Deutschlandfunk Kultur. Zeitfragen. Drohnen als Hütehunde, Roboter, die Kühe melken, fahrerlose Traktoren. Bei der Digitalisierung in der Landwirtschaft sind der Fantasie fast keine Grenzen gesetzt und immer mehr hoffen bereits auf solche oder ähnliche Lösungen. Aber ist das die Rettung für die Bauern, die unter hohem Preisdruck und wirtschaftlichen Zwängen leiden? Marie-Sophie Rudolph über Chancen und Risiken der digitalen Landwirtschaft. Thomas Druskert, 60 Jahre alt, ist Tierwirt. Im Agrarunternehmen im sächsischen Kitzen sorgt er dafür, dass alles rund läuft im Kuhstall. Mit Kühen ist er schon aufgewachsen. In den 70er Jahren dann hat er eine Ausbildung zum Melker absolviert. Man könnte also sagen, mit Kühen kennt er sich aus. Jetzt soll er hier die Digitalisierung im Stall voranbringen. Denn bald sollen vor allem Sensoren prüfen, wie oft sich eine Kuh bewegt, wie viel sie kaut oder wie hoch die Körpertemperatur ist. 4 Millionen Euro will das Agrarunternehmen in die Erweiterung des Kuhstalls investieren. Im ersten Moment ist es erstmal, es ist Neuland. Es ist Wissen, das müssen wir uns aneignen. Und wenn wir das beherrschen, unsere Überwindung, dann ist es für uns eine echte Arbeitshilfe. Hier sollen die Kühe dann 2019 digital überwacht werden, ablesbar auf dem Computer oder Tablet. Aber sich allein auf die neue Technik verlassen, das will Thomas Druskert dann auch nicht. Man darf bei aller Datenerfassung nicht vergessen, das Auge wird immer dem Tier, die Aufmerksamkeit dem Tier gelten. Insgesamt begreifen 2/3 der Landwirte digitale Technologien als Chance. Und mehr als die Hälfte wendet sie sogar schon an. Das fand eine Befragung des Digitalverbands Bitkom heraus. Melkanlagen mit Robotik, autonom fahrende Landmaschinen oder sogenannte Agrakopter. Drohnen, die Pflanzen und eventuellen Schädlingsbefall aus der Luft überprüfen und Pestizide sprühen. Vorangetrieben wird diese Entwicklung vor allem von denen, die die Technologien herstellen, sagt Miriam Tänzer, Landwirtschaftsreferentin bei Bitkom. In der Regel sind es tatsächlich die wirtschaftlichen Unternehmen, also die Agrarindustrie, die diese Themen vorantreibt, die aber auch im starken Austausch mit den Landwirten sind. Einer der erfolgreichsten Firmen in Deutschland für großflächige Digitallösungen im Bereich Landwirtschaft ist die Firma 365 Farmnet. Im Geschäftsviertel in Berlin-Mitte arbeiten die Mitarbeiter an Managementsystemen für Agrarunternehmen. Nach eigener Angabe nutzen bereits 30.000 Betriebe in Deutschland und Polen die Software. Die Zahl der Kunden habe sich zuletzt verdreifacht. Die Entwicklung also ist rasant. Das Versprechen solch digitaler Lösungen: Der Landwirt spart nicht nur Zeit durch die Bündelung an Informationen, auch präziser Ackerbau gehört zu den wichtigsten Vorteilen. Sensoren helfen, Wasser, Saatgut oder Düngemittel da einzusetzen, wo es wirklich gebraucht wird. Das spart Ressourcen und der Ertrag wächst, sagt der Geschäftsführer Maximilian von Löbbecke. Bisher ist es so, dass ich mein Düngemittel oder Pflanzenschutzmittel über den ganzen Acker sprühe. Wenn ich aber weiß, wo genau die Problemzellen sind des Ackers, dann sprühe ich eben nur noch 10% aus. Und damit habe ich einen Rieseneffekt auch auf Umwelt, auf den Boden, auf die Gewässer, aber natürlich auch auf mein Portemonnaie. Ja, 365 Farmnet ist eine Tochter von Klaas. Und Klaas ist einer der größten Landtechnikhersteller in Deutschland. Und wahrscheinlich ist das auch so ein bisschen das Problem dahinter. 365 Farmnet hat eine super Strategie, ein super Farmmanagementsystem, das dahinter liegt. Nur es wird von den Landwirten nicht als wirklich neutral eingeschätzt, generell gesprochen. Sagt Miriam Tänzer vom Digitalverband Bitkom. Sie wünscht sich eine schnelle Digitalisierung der Branche, kennt aber auch die Hürden der Landwirte. Skepsis beim Thema Datenschutz, Hemmungen vor den großen Investitionskosten. Und? Die Herausforderungen, die sonst damit einhergehen, sind eben entsprechend kompetente Mitarbeiter zu finden, die noch Lust haben, auf dem Land zu arbeiten und die gleichzeitig auch die Digitalkompetenz mitbringen, die vonnöten sein wird. Im sächsischen Kitzen ist Vorstand Hans-Uwe Heilmann zwar bereit, seinen Kuhstall für erhebliche Summen umzurüsten, aber er findet nicht alles, was heute möglich ist, könne er auch gebrauchen. Der Computer soll eigentlich oder die Digitalisierung soll helfen, Probleme zu lösen. Meistens ist aber selbst das Problem. Also die muss so einfach sein, dass es ein Fahrer, der einen Traktor fährt, auch versteht. Neben Herstellern und Landwirten gibt es einen weiteren Akteur in der Digitalisierung der Landwirtschaft, die Politik. Während die EU vor allem Druck aufbaut, etwa durch Auflagen für die Anwendung von Pestiziden, ist die Bundespolitik bislang eher zurückhaltend, meint auch Miriam Tänzer. Was wichtig wäre, ist, dass zum einen schon mal im Ministerium auch entsprechend Kompetenz vorhanden ist für das Thema Digitalisierung. Da ist in den letzten Jahren nicht genug passiert. Die dringendsten Aufgaben seien frei zugängliche Daten, etwa mit staatlichen Mitteln erhobene Wetterdaten, die den Landwirten helfen. Und vor allem die digitale Infrastruktur, denn damit kämpft auch Hans-Uwe Heilmann in Sachsen jeden Tag. Und vor 20 Jahren sind hier wahrscheinlich mal bis an den Ortseingang das modernste Kabelnetz gelegt worden. Bloß angeschlossen worden ist es bis heute nicht. Hans-Uwe Heilmann wünscht sich, dass das bald vorbei ist, dass die Infrastruktur dann auch zu den neuen Möglichkeiten passt. Denn die Landwirtschaft, einer der ältesten Wirtschaftsbereiche der Welt, steckt schon mittendrin in der digitalen Transformation. Laut der Bitkom-Studie glauben 40-50% der Landwirte, schon im Jahr 2030 sehen wir auf unseren Äckern und Feldern vor allem Roboter und Drohnen statt Traktoren.